nachts lange wach bleiben. Lass uns nachts lange wach bleiben. Aus höchster Hausdach der Stadt steigen, lachend und vom Takt frei die allertollsten Lieder singen.